Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 15. 2 Jahre lebte Fürst Andrei Balkonski nun schon ständig auf dem Lande. Alle die Unternehmungen, die Pierre Besuchow auf seinen Gütern vorgehabt und doch zu keinem Ende geführt hatte, waren von ihm durchgeführt worden, ohne dass er davon Aufhebens gemacht hätte. Auf einem Gut hatte er die Leibeigenen zu freien Ackerbauern gemacht, eines der ersten Beispiele dieser Art in Russland, auf anderen den Frondienst durch Pacht abgelöst. Nach Bogucharowo hatte er eine gelernte Hebamme kommen lassen und gegen ein regelmäßiges Gehalt lehrte ein Geistlicher die Kinder der Bauern und Gutsleute lesen und schreiben. Daneben befasste sich Fürst André mit einer kritischen Untersuchung der letzten beiden unglücklichen Feldzüge gegen Napoleon sowie mit der Ausarbeitung eines neuen russischen Kriegsreglements und einer neuen russischen Felddienstordnung. Aber einen großen Teil seiner Zeit verbrachte Fürst André auf Lissi-Jegory, bei seinem Vater und seinem Sohn, dessen Erziehung vorläufig noch in den Händen von Kinderfrauen und der Prinzessin Maria lag. Im Frühjahr 1809 fuhr Fürst André in Angelegenheiten eines der Güter, die er für seinen Sohn verwaltete, zum Adelsmarschall des Kreises, dem Grafen Ilja Andrejewitsch Rostow. Wann kommst du zurück, André? So wie meine Angelegenheit geklärt ist, also höchstwahrscheinlich noch heute Abend. Graf Rostow ist benachrichtigt und ich habe nicht vor, mich lange bei diesem geschwätzigen Alten aufzuhalten. Gib Acht auf den Kleinen, hörst du? Und sieh zu, dass er nicht den ganzen Tag im Zimmer bleibt. Ja, mon cher. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn Nikoloschka heute spazieren geht. Es ist doch noch etwas kühl und sehr feucht. Wenn es warm wäre, könnte das Kind im Hemd ausgehen. Da es aber kühl ist, muss man ihm etwas Warmes anziehen, denn dazu eigens sind eben die warmen Kleidungsstücke erfunden worden. Aus dem Umstand, dass es kühl ist, hat man diese Schlussfolgerung zu ziehen, nicht aber jene, er müsse zu Hause bleiben, obwohl ein Kind frische Luft nötig hat. Hier, André. Gib auch auf dich Acht. Euer Durchlaucht. Wie leicht einem ist. Was? So leicht, euer Durchlaucht. Was meint er wohl? Den Frühling? Wahrhaftig, hier ist alles schon grün. Wie schnell das gegangen ist. Birke, Faulbaum, Erle. Alles fängt schon an zu... Und sehen Sie nur, die Pferde. Nicht zu halten. Da soll einer sagen, Sie hätten wohl Verstand, aber keine Seele. Fühlen sich euer Durchlaucht auch so wohl, wenn die Frage erlaubt ist? Pass auf den Weg auf. Zu Befehl, euer Durchlaucht. Frühling, Liebe, Glück. Dass ihr noch immer nicht genug habt von diesem ewigen, gleichen, sinnlosen Schwindel. Immer ist es das Gleiche. Und immer ist es eine Täuschung. Ja, eine Täuschung. Ausgedacht für die Jungen. Aber ich kenne das Leben. Nein, es gibt keinen Frühling. Keine Sonne. Kein Glück. Und nicht ewig diesen Einbildungen hinterherzurennen, ihnen nachzujagen bis zum Tode, darauf kommt es an. Das Leben zu Ende bringen, ohne Bosheit gegen andere, ohne Wünsche, ohne Erregungen. Das ist das Beste, was bleibt. Hey, Onkelchen! Onkelchen, warten Sie doch! Aber Natascha, das ist doch gar nicht der Onkel. Wie findest du ihr dreinblick? Natascha! Sonja, hierher! Hier wachsen Krokusse! Wir kommen! Wie sie sich freut. Worüber nur? Da springt sie über die Wiese, lacht und denkt an nichts. Ihr Leben ist sicher recht töricht, aber vergnügt und glücklich. Doch was sie so glücklich macht, das weiß sie selber nicht. Das wird nie jemand erfahren. Euer Durchlauf. Wir sind angekommen. Der Herr Graf lassen euer Durchlaucht bitten. Seien Sie willkommen, Fürst. Sehr erfreut. Wirklich. Sie hätten uns schon längst mal besuchen sollen. Hatten Sie eine gute Reise? Ja, danke. Schon die richtige Zeit, um die Pelze zu sommern, nicht wahr? Ich freue mich aufrichtig über Ihren Besuch. Wenn es Ihnen recht ist, ich habe für morgen eine kleine Schnepfenjagd arrangiert. Oh, ich bitte um Entschuldigung, Graf, aber dringende Geschäfte erfordern meine Rückkehr nach Lysigori noch heute Abend. Nein, Sie belieben zu scherzen. Unmöglich, ganz unmöglich. Das dürfen Sie uns nicht antun. Ich bedauere. Nein, nein, nein, Fürst. Und außerdem, Sie können gar nicht. Die Papiere, um die Sie hierher gekommen sind, treffen erst morgen mit dem Kurier aus der Stadt ein. Nein, nein, Sie werden uns nicht um das Vergnügen Ihrer Anwesenheit bringen. Man sagt, Sie leben sehr zurückgezogen. Das ist nicht gut, mein Lieber. Hier ist fast alle Tage was im Gange. Musik, Theatervorstellungen. Die Mädels geben schon keine Ruhe. Natascha! Das ist unser Natalia. Natascha, bitte komm mal her. Sie sind Comtesse Rostova? Haben wir uns nicht vorhin gesehen? Oh Gott, und ich hielt Sie für den Onkel. Er fährt denselben Zweispänner mit haargenau denselben Pferden. Es tut mir leid, Comtesse, dass ich Sie enttäuscht habe. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Andrei Nikolajewitsch Balkonski. Fürst Balkonski ist unser lieber Gast, Natascha. Sehr erfreut. Sieh mal, Papa, die ersten Krokusse. Blumen liebt sie über alles. Aber nun kommen Sie, Fürst. Ich möchte Sie mit den anderen Rostovs bekannt machen. Spät abends, endlich allein in dem ihm ungewohnten Zimmer, konnte Fürst Andrei lange nicht einschlafen. Er öffnete das Fenster und sah in den von strahlendem Mondlicht übergossenen, taufunkelnden Garten. Die Nacht war frisch, windstill und wolkenlos. Und von einem der anderen Fenster hörte er Mädchenstimmen, deren eine er sofort erkannte. Nur ein einziges Mal. Ach, wann willst du denn eigentlich schlafen? Überhaupt nicht. Ich kann nicht schlafen. Was soll ich machen? Na, zum letzten Mal also. Wieder sie. Als müsste es so sein. Was ist nur los mit mir? Ach, wie wunderschön das ist. Na, jetzt ist aber genug. Jetzt geht's ins Bett. Schlaf du nur, ich kann nicht. Sonja. Sonja, ach, wie kann man jetzt nur schlafen? Sieh doch, wie wunderschön das ist. Ach, wie wunderschön. So wach doch auf, Sonja. Solch eine wunderschöne Nacht war ja noch nie. Wirklich, noch nie. So hör doch endlich auf. Ich bin müde. Nein, sieh nur. Dieser Mond. Komm her. Komm doch her, Sonja. Siehst du es? Ach, da möchte ich mich zusammenkauern und die Hände unter den Knien fassen. So ganz, ganz fest. Und dann möchte ich fliegen. Sieh her, so möchte ich es machen. Du wirst noch aus dem Fenster fallen. Es geht schon auf 2 Uhr. Ach, du musst mir auch immer den Spaß verderben. Na, schlaf doch. Schlaf doch. Ich möchte fliegen. Was mag nur in diesem kleinen Kopf vorgehen? Wie albern. Ich lausche dem Geplapper dieser beiden Mädchen. Haben sie etwas über mich gesagt? Nein. Oder doch? Nein, was geht sie auch an, ob ich auf der Welt bin oder nicht? Doch plötzlich entstand in seiner Seele ein so wirres Durcheinander jugendlicher Gedanken und Hoffnungen, so völlig entgegengesetzt der ganzen Art seines Lebens, dass er sich nicht imstande fühlte, Klarheit über seinen Zustand zu gewinnen. Darüber schlief er ein. Euer Durchlaucht. Haben euer Durchlaucht den grauen Traber vom Herrn Grafen bemerkt? Das war ein Pferdchen, ein Gottesgeschöpf. Ja, Graf Rostov hat wunderbare Pferde. Ja, und wie freundlich sie uns bewirtet haben. 2 Maß Hafer. Sag mal, Nikifor, warum treibst du so? Wir kommen doch früh genug nach Hause. Ja, aber wir fahren doch ganz gemächlich, euer Wohlgeboren. Fahr langsamer. Zu Befehl. Nein. Mit 31 Jahren ist das Leben noch nicht zu Ende. Und es ist auch nicht genug, dass ich selbst es weiß, was in mir steckt. Alle sollen es erfahren. Pierre Besuchow und dieses Mädchen, das in den Himmel fliegen will. Alle sollen mich kennenlernen. Mein Leben soll nicht für mich allein hingehen. Und sie sollen nicht geschieden sein von meinem Leben und ohne Berührung mit ihm dahin leben. Und mein Leben soll auf alle zurückwirken. Und alle sollen in Gemeinschaft mit mir leben. Und plötzlich standen die erhabensten Augenblicke seines Lebens vor ihm. Austerlitz mit dem hohen Himmel, das vorwurfsvolle Gesicht seiner toten Frau, Besuchow auf der Fähre, das von der Schönheit der Nacht erregte Mädchen und diese Nacht selbst, all das stand plötzlich wieder vor ihm. Im Jahre 1809, Andrei Balkonski war im August in Petersburg eingetroffen, begannen, als Folge der zunehmend freundschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Napoleon, jene unklaren liberalistischen Ideen Gestalt anzunehmen, mit deren Proklamation Zar Alexander den Thron bestiegen hatte. So wurde unter anderem eine vollständige Reichsverfassung ausgearbeitet, die das ganze Gerichts-, Verwaltungs- und Finanzwesen Russlands umgestalten sollte. Alle diese Reformbestrebungen waren mit dem Namen des jungen Speranski verknüpft, der als neuer Staatssekretär des Reichsrates seine Pläne energisch durchzusetzen versuchte, gegen die Intrigen eines großen Teils des Adels, der die Beseitigung seiner überkommenen Vorrechte befürchtete. Fürst André hatte beschlossen, die Erkenntnisse, die er aus seinen Bemühungen auf seinen Gütern und aus seiner umfassenden Lektüre während seiner Zurückgezogenheit auf Lucie Gori gewonnen hatte, nunmehr im Dienste des Zaren zu verwerten. Um was bitten Sie? Ich bitte um nichts, Euer Erlaucht. Setzen Sie sich. Sie sind Fürst Balkonski? Ich habe Order bekommen, mich bei Euer Erlaucht zu melden. Vor einer Woche habe ich seiner Majestät eine Denkschrift über eine Reform unseres Kriegsreglements und unserer Felddienstordnung vorgelegt. Seiner Majestät geruhten, diese Denkschrift Euer Erlaucht zugehen zu lassen. Wissen Sie, mein Lieber, ich habe Ihre Denkschrift gelesen. Sie schlagen neue Reglements vor? Reglements gibt es in Hülle und Fülle. Man kann nicht einmal die alten befolgen. Heutzutage schreibt jeder Reglements. Und schreiben ist ja auch leichter als handeln. Ich bin auf Befehl seiner Majestät des Zaren gekommen, um Euer Erlaucht, den Kriegsminister, um Bescheid zu bitten, was nach Euer Erlaucht Wünschen mit meiner Denkschrift geschehen soll. Ich habe ein Gutachten über Ihre Denkschrift verfasst und es dem Komitee zugestellt. Ich kann Ihnen nicht beipflichten. Ihre Denkschrift ist eine oberflächliche Nachahmung des französischen Militärreglements, nach meiner Meinung. Die Abweichungen von den Bestimmungen des unseren halte ich für durchaus unnötig. Welchem Komitee ist meine Denkschrift übergeben worden? Dem Komitee für Fragen der Militärgesetzgebung. Ich habe beantragt, Euer Wohlgeboren zum Mitglied des Komitees zu ernennen, aber unbesoldet. Auf Besoldung lege ich keinen Wert. Als unbesoldetes Mitglied also. Ich habe die Ehre. Der Nächste! Wer ist noch da? Und wie wurde Ihre Denkschrift aufgenommen? Nun ja, zumindest anders, als ich erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Seine Majestät der Zar ist mir, wie ich glauben muss, nicht sonderlich gewogen. Kurz nach meiner Ankunft in Petersburg habe ich mich in meiner Eigenschaft als Kammerherr bei Hofe gezeigt, aber er hat mich keines Wortes gewürdigt. Wie ich hinterher erfuhr, ist der Zar mit mir unzufrieden, weil ich nach 1805 keine Dienste mehr übernommen habe. Aber zu glauben, dass meine Denkschrift nur deshalb abgelehnt wurde und weil bereits eine andere, wenn auch schlechtere, vorliegt. Ich rate Ihnen, mon cher, hier bei Speransky nicht zu übergehen. Er ist die Hauptfigur. Ich will es ihm sagen, er versprach mir, heute Abend zu kommen. Was hat denn Speransky mit einem militärischen Reglement zu tun? Sie werden ja sehen. Dieser Tage habe ich mit ihm über Sie gesprochen, über Ihre Bauernbefreiungen. Ja, Fürst, was ist denn das? Sie sollen ja Ihre Bauern freigelassen haben. Nur auf einem kleinen Gut, das ohnehin nichts einbrachte. Aha. Sie fürchten sich also, rückständig zu sein. Eins verstehe ich nicht. Wer wird denn den Boden pflügen, wenn man die Bauern freilässt? Gesetze schreiben ist leicht, aber regieren ist schwer. Das ist immer die alte Geschichte und auch jetzt ist es nicht anders. Ich frage Sie, Fürst, wer wird überhaupt noch Präsident einer Kammer werden, wenn jetzt jeder erst ein Examen machen soll? Ich denke, wer das Examen besteht. Ich habe da einen Beamten unter mir, ein prachtvoller Mensch, wirklich Gold wert. Aber er ist 60 Jahre alt. Ja, glauben Sie, der macht noch ein Examen? Ja, ja, es wird natürlich schwierig sein. Die Bildung ist eben noch zu wenig allgemeingut geworden, aber... Speransky. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Fürst. Ich danke Ihnen, Michail Michailowitsch, dass Sie gekommen sind. Sie müssen mich entschuldigen, Graf. Es ging nicht früher. Ich wurde bei Hof aufgehalten. Selbstverständlich. Nichts zu entschuldigen. Darf ich Ihnen Fürst Balkonski vorstellen? Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich habe von Ihnen gehört, wie wohl jeder hier. Ich kenne Sie schon lange. Erstens von Ihrer Bauernbefreiung her. Das war ja bei uns das erste Beispiel dieser Art und ich wünschte, es möchten ihm viele folgen. Und zweitens kenne ich Sie als einen der wenigen Kammerherren, die sich durch den neuen Ukas über die Stellung der Hofcharge nicht gekränkt gefühlt haben. Sonst hat es ja darüber viel Klatsch und Tratsch gegeben. Ja, mein Vater wollte nicht, dass ich von den Vorrechten meiner Kammerherrenstellung Gebrauch machte. Und so habe ich dann als Soldat von der Pike aufgedient. Ihr Herr Vater, der noch ein Mann der alten Schule ist, steht offenbar hoch über den meisten Menschen unserer Generation, die diese Maßnahme so grimmig scharf verurteilten. Obgleich sie doch nur die natürliche Gerechtigkeit wiederherstellt. Ich möchte immerhin glauben, dass auch diese absprechenden Urteile nicht ganz unbegründet sind. Mag sein, dass sie sich vom Standpunkt des persönlichen Ehrgeizes aus begründen lassen. Teilweise wohl auch vom Standpunkt der Staatsräson aus. Wie meinen Sie das? Ich bin ein Verehrer von Montesquieu. Und der von ihm vertretene Gedanke, dass das Prinzip der Monarchien die Ehre ist, erscheint mir unbestreitbar. Gewisse Rechte und Privilegien scheinen mir Mittel zu sein, dieses Gefühl lebendig zu erhalten. Wenn Sie die Frage unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Aber es geht doch wohl nicht an, das Ehrgefühl durch die Gewährung von Vorrechten zu heben. Sie können sich auf den Dienst am Staat selbst nur immer schädlich auswirken. Das Ehrgefühl ist entweder ein negativer Begriff, soweit er sich nur im Unterlassen verwerflicher Handlungen äußert, oder er ist bis zu einem gewissen Grad eine Quelle des Wetteiferns um Anerkennung, um Auszeichnung und Beförderung, als die äußeren Merkmale einer so verstandenen Ehre. Ein Institut beispielsweise zur Belebung des Ehrgefühls in diesem Sinn, wie es etwa die Legion d'Honneur des großen Kaisers Napoleon darstellt, so etwas kann auf den Dienst nicht nachteilig, sondern nur günstig wirken. Das will ich nicht ganz bestreiten. Aber es lässt sich doch nicht in Abrede stellen, dass das gleiche Ziel auch durch die Vorrechte der Hofchargen erreicht worden ist. Jeder, der Kraft seines höfischen Ranges eine dienstliche Stellung erhält, wird es als eine Pflicht ansehen, sie würdig auszufüllen. Und doch wollen Sie persönlich von diesen Vorrechten keinen Gebrauch machen, Fürst. Sehen Sie, wir haben in unserem Staatswesen, und jeder weiß das, verschiedene Einrichtungen, die nicht durch Verstand am Leben erhalten werden, sondern durch eine Art metaphysischer Kraft. Zum Beispiel die Gesetzgebungskommission. Sie besteht seit 50 Jahren, verschlingt in jedem Jahr Millionen und hat bis heute keine andere Leistung aufzuweisen, als dass ihr Vorsitzender die einzelnen Artikel einer vergleichenden Zusammenstellung von Gesetzen mit Etiketten beklebt hat. Das ist alles. Und dafür hat der Staat Millionen auswerfen müssen. Wir wollen dem Senat eine gänzlich veränderte Rechtsfunktion geben. Aber es fehlt uns an Gesetzen dazu. Und darum ist es heutzutage für Menschen wie Sie, Fürst, eine Sünde, sich vom Staatsdienst fernzuhalten. Das sehe ich ein. Aber dazu bedarf es juristischer Bildung. Und die fehlt mir. Aber die fehlt ja jedem, also was wollen Sie? Das ist ein Circulus Vitiosus, aus dem man nur mit Gewalt herausfindet. Nun, überlegen Sie sich das alles. Würden Sie mir die Ehre erweisen, am Mittwoch zu mir zu kommen? Eine Woche später war Fürst André Mitglied der Kommission für Militärgesetzgebung und außerdem, was er nicht im Entferntesten erwartet hatte, Abteilungsleiter in der Gesetzgebungskommission und Beisitzer verschiedener anderer Kommissionen. Doch bald, nach Ablauf von etwa 4 Monaten, schlichen sich Zweifel in seine Gedanken. Und zwar immer dann, wenn er nach greifbaren Erfolgen seiner bisherigen Tätigkeit in Petersburg suchte. Immer öfter dachte er an alles, was er gewollt und mit so viel Eifer in die Tat umzusetzen versucht hatte, an seinen Entwurf für ein neues Militärreglement, den man abgelehnt hatte, an die Sitzungen in den verschiedenen Komitees, in denen sorgfältig und eingehend die Formen und Geschäftsordnungen behandelt wurden, während man sich bei allem, was den Kern der Sache betraf, erstaunlich kurz fasste. Es begann ihm immer unverständlicher zu werden, wie er seine Zeit mit einer so nutzlosen Arbeit hinbringen konnte. Neben den Reformen, die von der Reformpartei zu jener Zeit auf allen Gebieten der Staatsverwaltung angestrebt wurden und die leidenschaftlichsten Stellungnahmen für und wider hervorriefen, galt das Hauptinteresse der russischen Gesellschaft der Außenpolitik. Im Jahre 1809 hatte die gegenseitige Annäherung der beiden Beherrscher der Welt, wie man damals Napoleon und den Zaren Alexander nannte, ihren Höhepunkt erreicht. Als Napoleon zu dieser Zeit den Krieg an Österreich erklärte, überschritt auch ein russisches Armeekorps die Grenze, um Bonaparte, der doch unlängst Russlands Feind gewesen war, gegen Russlands ehemaligen Verbündeten, den Kaiser von Österreich, zu helfen. Darüber hinaus erwog man in den höchsten Kreisen der Gesellschaft sogar die Möglichkeit einer Heirat zwischen Napoleon und einer der Schwestern des Zaren. So verging das Jahr 1809. Der Krieg schien ferner denn je. Alles rüstete für die Festlichkeiten zum Jahreswechsel. Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 16, mit Fred Düren als André Bolkonski, Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaja, Herwart Große als Fürst Bolkonski, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Jutta Wachowiak als Natascha Rostova, Albert Garbe als Graf Rostov, Gisela Morgen als Gräfin Rostova, Gisela Büttner als Sonja Alexandrowna und vielen anderen. Regie Werner Gruno, Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.